Hallo und herzlich willkommen zum 11. News-Podcast im Jahr 2019. Heute geht es um die News aus dem letzten Monat. Da haben wir nicht so viel am Start, aber dafür ja, auch ein paar wichtige Meldungen. Deshalb lohnt es sich, hier am Ball zu bleiben. Aber ich mache den Podcast heute nicht alleine. Mit dabei ist auch Olli. Hallo Olli. Ja, hallo. Die Tage werden kürzer und der News-Podcast auch. Noch sind wir nicht fertig, aber hallo Lasse. Hallo. Und hallo Johannes. Ja, hallo alle zusammen. Gut, dann starten wir direkt mal durch. Hier zunächst der Verweis auf einen anderen Podcast, den wir gemacht haben, einen Themenpodcast zum Creepy Cases Sonderband, passend zu Halloween, das ja vor ein paar Tagen war. Haben wir auch einen Podcast aufgenommen, Cornercast Nummer 125, könnt ihr gerne reinhören, wenn euch der Sonderband interessiert. Oder wenn ihr damit spielt, mit dem Gedanken spielt, diesen Sonderband zu kaufen, oder wenn ihr ihn habt und wissen wollt, wie unsere Meinung dazu war, ja, ihr kennt das Ganze, wir machen ja zu jedem neu erschienenen Conan-Band einen Themenpodcast und hier haben wir eben den aufgenommen zu Creepy Cases. Genau, dann machen wir weiter mit dem Anime in Deutschland-Bereich. Da haben wir auch eine Meldung für euch und zwar, dass Detektiv Conan ja bald leider nicht mehr bei ProSiebenMax zu sehen sein wird. Vorübergehend kann man sagen. Denn am 19. November wird Detektiv Conan das letzte Mal bei ProSiebenMax zu sehen sein. Das ist ein Dienstag, wie gewohnt um 18.30 Uhr. Und dann ab dem Mittwoch übernimmt One Piece den Sendeplatz von Detektiv Conan, weil eben auch die Ausstrahlung der 5. Staffel vorbei ist. Also ganz regulär endet die 5. Staffel mit Episode 433, das Geheimnis einer seltsamen Familie oder wie diese Episode heißt, Teil 2. Und ja, danach hatte sich ProSiebenMax gedacht, ja komm, was zeigen wir jetzt? Gintama nochmal, Magic Kaito 1412, nee, wir machen es mit One Piece. Also One Piece dann ab dem 20. November in Doppelfolgen. One Piece lief ja bisher immer nach Conan, da wird es auch weiterhin laufen und dann eben auf dem Sendeplatz von Conan auch noch zusätzlich. Also zwei Folgen One Piece dann. Man gönnt Detektiv Conan mal wieder eine Pause. Aber es ist natürlich davon auszugehen, dass es wieder zurückkehren wird. Wann, weiß man nicht. Und ob, weiß man rein theoretisch. Also, eigentlich auch noch nicht. Aber es ist davon auszugehen, dass Conan wieder bei ProSiebenMax laufen wird. Irgendwann. Ja, ProSiebenMax hatte das ja schon in der Vergangenheit angekündigt, auch auf Social-Media-Kanälen, dass man an neuen Folgen dran sei. Von daher bin ich da auch vorsichtig optimistisch. Was natürlich klar ist, dieses Jahr gibt es wohl keine neuen Folgen mehr. Ob wir dieses Jahr noch eine Wiederholung kriegen, auch schwierig zu sagen. Ist natürlich auch die Frage, wie man One Piece ausstrahlt. Ich gehe mal davon aus, dass man eine Folge als Wiederholung einer alten Staffel nimmt und eine aktuelle Folge vom Dressrosa Arc. Was man sich davon erhofft, weiß ich jetzt nicht, aber so je nachdem, weiß ich nicht, wie lange dann noch die Ausstrahlung von One Piece dauern wird. Aber ich glaube, dieses Jahr werden wir wohl kein Conan mehr zu Gesicht bekommen. Würde ich mich anschließen. Also ich denke mal, wie gesagt, die neuen Folgen, wann die kommen, wissen wir noch nicht. Aber wenn, dann würden sie ja auch, ich sag mal, wie jetzt auch einen ganzen Block an Folgen, Episoden veröffentlichen. Und man weiß ja nicht, wie viel und ob überhaupt schon welche produziert wurden. Auf jeden Fall wird das Ganze noch etwas dauern. Und wir sind ja schon am Ende des Jahres angekommen. Von daher, ja, schauen wir mal, wann denn die nächsten neuen Folgen kommen werden. Vorher wird es wahrscheinlich eventuell noch mal eine Wiederholung der bisherigen Conan-Folgen, welche auch immer, welche Staffel geben. Aber dieses Jahr können wir uns dann, denke ich mal, sehr sicher von Conan auf ProSiebenMax verabschieden. Ja, und dazu sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt, falls es jetzt irgendwie nicht richtig rübergekommen ist, die Chance, dass wir 2019 noch neu synchronisierte Conan-Folgen bekommen im Rest des Jahres, war immer im Prinzip gleich null. Also das war überhaupt nicht realistisch und nur nochmal, um auf diesen Punkt einzugehen, vor 2020 brauchte man auch wirklich nicht mit neuen Folgen zu rechnen und das ist jetzt wohl auch endgültig die Bestätigung dafür. Was da eine Rolle spielt, ist sicherlich auch die DVD-Veröffentlichung von Kasee. Kasee ist ja jetzt zuletzt Box 10 rausgebracht, der Serie, und es sind immer noch ein paar Boxen zu veröffentlichen, auch wenn man jetzt die Staffel 5 dann veröffentlichen möchte. Also da kann man sicher nochmal fast ein Jahr mit füllen, je nach Veröffentlichrhythmus. Ja, von daher werden sie wahrscheinlich vorher kein Interesse daran haben, nochmal neue Folgen einzukaufen von Seiten Kase und ob ProSiebenMax das alleine macht. Das steht da natürlich auch in den Sternen. Ich bin mir sicher, die wollen dann forcieren beide eher eine Zusammenarbeit, um Kosten zu sparen. Von daher wird Kase aber da erst nochmal auf die Bremse treten und sagen, naja, wir haben ja noch genug Material, was wir auf DVD-Boxen veröffentlichen können. Ja, von daher denke ich mal, wird sich das noch ein bisschen hinziehen. Ja, genau, also die 11. DVD-Box erscheint ja im Dezember und dann die 12., womit man die vierte Staffel abschließt, die wird höchstwahrscheinlich dann im Februar bis März erscheinen. Das heißt, man hätte dann quasi ab Mai, Juni könnte man anfangen bei Kase mit Staffel 5 dann auch auf DVD. Das wird sich dann aber wahrscheinlich auch wieder ziehen bis halt Ende des Jahres, halt so Oktober, November, Dezember. Ja, und dann könnte man weitermachen mit einer möglichen sechsten Staffel, wenn es die dann schon gibt. Also ist alles sehr hypothetisch, sofern denn überhaupt die fünfte Staffel bei Kase kommt. Das ist auch nicht bestätigt. Aber ja, um den Rahmen da so abzustecken. Genau. Und der Punk Hazard Arc, der dann statt Detective Conan laufen wird, also bei One Piece, der umfasst ungefähr 50 Folgen, sofern man nur den zeigt. Also ja, kann man sich vielleicht abschätzen, wie lange das dann laufen wird. 10 Wochen. Wenn nicht danach noch weitere One Piece Folgen kommen mit einem anderen Arc, das weiß man natürlich nicht. Oder vielleicht eine andere Serie, das geht natürlich auch. Also Detective Conan momentan erstmal raus. Ist auch, also für mich sehr überraschend, muss ich sagen. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass Magic Kaito 1412 nochmal gezeigt wird, passend zu Weihnachten. Und dass man dann auch wieder zu Weihnachten Neujahr die Conan-Filme zeigt, das man ja die letzten Jahre immer so gemacht hat. Quasi ein Weihnachts- oder Silvester-Marathon oder Neujahr, irgendwie so war das. Und dann immer am Freitag 20:15 Uhr noch einen Conan-Film gezeigt hat. Ob das dann diesmal so sein wird, ohne dass dass der Conan-Anime läuft, das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Ja, es bietet sich ja auch mit One Piece Filmen an, mal so einen Stimmt, Marathon zu stimmt. machen, ne? Gerade wenn man jetzt so ein bisschen mehr auf die Serie setzen möchte. Da gibt es ja auch genug Filme, die auch, ich glaube, erst einmal gezeigt wurden auf ProSiebenMax. Von daher wollen die vielleicht oder könnte man da eine Neuerung einbringen von Seiten ProSiebenMax. Muss man mal schauen, ob das tatsächlich so wird oder ob man diese Tradition der Conan-Filme beibehalten möchte. Ja, man hatte ja kürzlich auch am Tag der Deutschen Einheit ein Ghibli-Marathon gemacht. Auch sehr nett, wie ich finde. Solche Themen, Tage oder Abende finde ich ja immer sehr, sehr ansprechend. Da hat man gleich ganz viel Content auf einem Haufen. Ja, mal sehen, ob es dann wieder zu Weihnachten heißt. Hier ist Detective Conan, nochmal die Filmreihe komplett. Man hätte ja Also, zumindest auch mit ein paar neue Filme im Repertoire. Ich weiß gar nicht, ob man Film 22 schon gezeigt oder 21, glaube ich, auch nicht. Oder? Film 20 war bisher, meine ich, immer das Ende gewesen. meine ich auch. Das wäre natürlich nochmal eine schöne Überraschung, das dann auch nochmal zu zeigen. Als Weihnachtsüberraschung oder so an den Weihnachtsfeiertagen. Gut, dann machen wir weiter mit dem Manga in Deutschland, wo nichts passiert ist. Hahaha. Und den neuen Weekly-Kapiteln, die nicht vorhanden sind. Hahaha. Ja, also leider hier nichts passiert. Hoffentlich im nächsten Monat mehr. Wir informieren euch dann natürlich im nächsten News-Podcast und machen jetzt weiter mit der spoilerfreien Zone. Da haben wir einmal die Collaboration Best, eine neue Best-of-CD von Breakers, die angekündigt wurde und bald erscheinen wird. Nämlich am 18. Dezember soll die in den Handel kommen. Wir hatten ja schon eine Mai Kuraki Best-of-CD und jetzt kommt eben eine von Breakers oder Breaker Z oder ja, wie auch immer man diese schöne Band aussprechen mag, ist ja wirklich eine Klassikerband von Detective Conan und da sind auch wirklich 10 interessante Songs mit dabei, die eben bei Conan auch als Opening und Ending fungiert haben. Ja, genau, sehr schön finde ich. Ja, gerade für Fans dieser Band, sage ich mal, die haben dann eben jetzt auch die Chance, nochmal, ja, sozusagen ein komplettes Best-of-Conan-Album zu kaufen. Alle Songs, ich glaube, müssten alle sein, ne, die dann da dabei sind, die sie beigesteuert haben. Und dann, ja, kann man da, ja, ähnlich wie bei Mai Kuraki auch, ja, seine Sammlung um ein paar Songs erweitern. Ja, das natürlich lohnt sich natürlich auch. Man hat ja schon seit Opening 26 bis jetzt, bis dann 47 da Songs rausgebracht, also auch über einen ja, großen Zeitraum, sage ich jetzt mal. Und es sind auch ein paar gute Stücke dabei, also Miss Mystery ist so zum Beispiel eins, was ich ganz gut finde. Oder Und ja. Everlasting Love, natürlich absoluter Klassiker. Ja. Also ich glaube, da findet jeder irgendeinen Song, den er ganz gut findet, ob man da gleich die ganze CD irgendwie importieren lassen möchte. Das ist eben natürlich selbst überlassen. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass man das gemacht hat. Ja, dann machen wir weiter mit der nächsten Meldung aus der spoilerfreien Zone. Ein Kaito Kid Guidebook ist erschienen und die Details dazu hat Lasse. Genau, die Secret Archive Guidebooks gibt es jetzt seit gut 3 Jahren. Das erste erschien zu Film 20 und das zog sich dann so durch. Wir hatten eins zu Film 21 und das erste fokussierte sich auf Shuichi und Toramuro und dann zu Film 21 auf Heiji und Kazuha natürlich. Dann gab es auch mal zwei außer der Reihe, die sich so auf Shinichi und Ran konzentriert haben und eine auf Haibara und dann eben eins noch zu Film 22, was sich nochmal auf Amuro konzentriert hat. Und jetzt eben mit dem Kaito Kid Secret Archive sind wir nicht unbedingt so nur auf Film 23 fokussiert, sonst wäre es vielleicht auch das Kaito Kid Makoto Kyokuko Secret Ja. Archive geworden. Aber tatsächlich, es hat einen sehr witzigen Titel. Normalerweise heißen die nämlich einfach Detektiv Conan und dann den Namen des Charakters Secret Archives. In diesem Fall heißt es aber tatsächlich Detektiv Conan Kaito Kid Secret Archives with Magic Kaito. Weil man auch im Titel darauf hinweisen wollte, dass in diesem Secret Archives eben auch Material und Hintergrundinformationen aus den Magic Kaito Fernsehserien stammt, also Magic Kaito 1412 und Kid the Phantom Thief. Und ja, ist die Secret Archives Guidebook. Ich habe davon auch ein paar rumstehen, die sind ganz nett anzuschauen, wenn man auch kein Japanisch spricht, weil es eben um eine Übersicht geht mit Outfits, Skizzen und in welchen Folgen der Charaktere vorkommen und das Wichtigste eben Hintergrundzeichnungen, Hintergrundinformationen, Entwurfsskizzen, die Framezeichnung von Gushu Aoyama, die er für die Filme anfertigt und das ist alles sehr nett anzusehen, auch wenn man kein Japanisch spricht und da gibt es natürlich auch noch Interviews, aber da kommt man ohne Japanisch nicht sehr weit. Ja, diese Guidebooks sind sehr schön, feine Sache und es freut mich, dass die immer weitergehen und mal schauen, was uns da in der Zukunft noch zu erwartet. Ob diese Guidebooks jemals nach Deutschland kommen, können wir noch nicht sagen. Ja, für einen Ich könnte es ja Egmont. mal Marco Walz Ja, vorschlagen. Marco meint. Oder es schnappt sich ein anderer Publisher. Ja. Es werden noch Wetten angenommen, ob das vor dem Zeros T-Zeit und dem Sio! Täter-Spin-off nach Deutschland kommt. Das Ja. Täter-Spin-off, ach ja, das war ja auch noch da. Oder das Neue mit der Police-Story. Oh, Police, ja, Police. ei, Ja, ei, ei, ei. vielleicht, Ja, Police-Story. ja das, wenn es das her schafft und alles andere nicht, Und das Zeros wäre ja was. T-Zeit nicht. Ja, sehr Ja, schön. das wäre ja was. Genau. Dann machen wir weiter mit dem Anime in Japan. Da haben wir zwei neue Episoden. Episode 956, 957, das geheimnisvolle Wassertaxi und worum es dabei geht, das weiß, ja, wissen wir eigentlich alle, aber Lasse erzählt es uns. Genau. Kon und Kuro kommen zufällig an der Szene eines Verbrechens vorbei in einem Park, wo Migori eben untersucht, dass jemand erschlagen wurde. Dieser jemand ist bekannt in der Gegend als so ein bisschen Versager, trinkt öfter mal, wird in Bars aufgegabelt, streift durch die Gegend, weil er ist arbeitslos und so und ist aber Teil einer recht stabilen Familie mit seiner Mutter und seinem älteren Bruder, der in Kasumigaseki arbeitet, wenn ich mich nicht irre, jedenfalls dem Regierungsdistrikt von Tokio. Also er ist ein höher gestellter Beamter, das heißt, das ist so der vernünftige Bruder, der was aus sich gemacht hat und der kleine Bruder, der jetzt tot ist, der ist so ein bisschen der Versager und hat einen schlechten Ruf und hat angeblich auch immer ihre Mutter körperlich misshandelt. Wodurch der ältere Bruder dann immer eingreifen musste. Der Verdacht, fällt zunächst auf den älteren Bruder. Und während sein Alibi überprüft wird, wird er von Megure befragt. Diese Befragung empfindet er als äußerst beleidigend und hört auch irgendwann auf zu reden, sondern sagt die ganze Zeit nur: Ich war es nicht, ich war es nicht, ich war es nicht, ich war es nicht, ich war es nicht. Und zeigt sich sehr unkooperativ und sagt dann auch: Diese Demütigung durch diese Befragung, die Sie mir hier zugefügt haben, das werde ich Ihnen nie verzeihen. Das wird doch ein Nachspiel haben. Und als dann eben rauskommt, dass sein Alibi sich bestätigt, aber stattdessen gerät ein anderer in den Fokus, der früher einst ein Schüler der Mutter war des Opfers, der in der Gegend um das Haus auch gesichtet wurde und dort scheinbar mit Anwohnern gesprochen hat und wohl Fragen über die Familie gestellt hat. Diesen Herrn suchen sie dann an seiner Arbeit, an einer Baustelle neben einem Pier, wo ein Wassertaxi abfährt, auf. Der Herr scheint die Polizei auch schon zu erwarten, aber er gibt sich trotzdem ganz gelassen und hat ein Alibi, was sich tatsächlich auch bestätigt. Er war zur fraglichen Tatzeit schon länger in einem Restaurant bei einer Special. Bei einem Abend, wo ein spezielles Menü angerichtet war. Und dort wurde er eben gesehen und hat das Lokal wohl auch nicht verlassen. Und deswegen hat auch er ein Alibi. So ein Pech aber auch. Als die Bilder der Befragung dieses Mannes fertig sind, kriegt Megure einen Anruf. Es gab ein Feuer im Haus der Mutter bzw. der Familie des Opfers. Und die Mutter ist den Flammen zum Opfer gefallen und tot. Und der ältere Sohn sitzt im Krankenwagen und ist ganz verzweifelt, weil seine Mutter ist tot. Und der Verdächtige, ihr ehemaliger Schüler, sagt so in einer traurigen Stimme: Das war also dein Schicksal. Punkt, Punkt, Punkt. Womit wir den ersten Teil beenden und alles ist so ein bisschen mysteriös in der Schwebe. Dann kommt aber der zweite Teil. Und während ich die Folge so im ersten Teil noch ganz interessant fand und so, wird das im zweiten Teil alles ziemlich verhunzt. Denn es begibt sich, dass Kokoro und Conan überprüfen erstmal das Alibi von dem Täter, welches sie in 5 Minuten entschlüsseln, den Alibi-Trick. Nämlich, er war gar nicht die ganze Zeit da, sondern hat mit einem Freund den Platz getauscht. Und was Conan anhand der Überwachungskameras rausfindet, uiuiui, ziemlich Standard und deswegen auch ziemlich schnell aufgelöst. Nur was dann folgt, ist, dass Kokoro sagt: Beweise? Wir brauchen keine Beweise, um ihn festzunageln, dass er es wirklich war, sondern wir sagen ihm einfach, wir haben ein Alibi durchschaut und dann wird er schon gestehen. Deswegen gehen sie zu seinem Arbeitsplatz. Er sieht sie aber kommen und springt auf das Wassertaxi und Kokoro und Conan hinterher. Und ja, dort konfrontieren sie ihn für den Rest der gesamten Episode. Allerdings sind wir jetzt auch erst schon so bei der Hälfte. Das heißt, das Rätsel kann noch nicht ganz aufgelöst werden, weswegen Kogoro erstmal Megure anruft und sagt: Hier in 40 Minuten an dem Pier, da sie kommen mit dem Wassertaxi an, dann übergebe ich ihnen den Täter. Legt er auf, sagt: Hey, ich habe den Alibi-Trick durchschaut. Und der Täter so: Ja, okay. Hast du Beweise? Und Kogoro so: Nee. Aber gestehen Sie? Und der Täter so: Nö. Und Con so: Oh Mann, du Idiot. Ja, und dann spielt der Rest der Folge auf dem Wassertaxi, wo Con eben sagt: Hey, lass mal mit dem Typen reden, vielleicht verrät er was. Und tatsächlich verrät er auch so ein paar Sachen über sich und so und über sein Verhältnis zu der Lehrerin früher und was er so gehört hat für Gerüchte und wie er sie wieder getroffen hat im Krankenhaus. Und dadurch ergibt sich für Conan eben die Lösung des Falles. Zuvor kriegt Kuro noch einen Anruf von Megure, wovor er so ein bisschen Angst hat. Der Anruf wird uns nicht gezeigt. Und dann wird der Fall aufgelöst. Und normalerweise spoilern wir nicht so wirklich, aber ich möchte in diesem Fall doch darauf eingehen, schon jetzt. Denn die Rätselauflösung ist eigentlich recht simpel, Alibi-Trick und so. Und es war dann so, der Typ hat eben gehört, dass der jüngere Bruder seine Mutter immer geschlagen hat und hat sie aber am Samstag wieder getroffen. Und im Krankenhaus, wo sie mit Verletzungen war, die eben wahrscheinlich von ihrem Sohn zugefügt wurde. Nur das Ding ist, es stellt sich raus, der jüngere Bruder war da in Polizei gewesen, weil er sich in der Bar geprügelt hat. Deswegen, der eigentliche war der ältere Bruder, der hat eigentlich immer die Mutter geschlagen. Und es wird jetzt auch, und das ist eigentlich im Prinzip, der Typ wollte halt seine alte Lehrerin beschützen, so. Und deswegen hat er es gemacht, hat er den Falschen erwischt. Okay. Aber da gibt es ja jetzt noch die andere Seite des Mysteriums, nämlich das, der ganze Hausbrand und so und wie die Mutter gestorben ist. Und da sagt Con, ja, übrigens, Migori hat mich gerade angerufen. Der ältere Sohn hat seine Mutter im Streit nach dem Verhör, wo er sich erniedrigt gefühlt hat, hat sie versehentlich umgebracht und dann absichtlich das Feuer gelegt. Und es war aber Brandstiftung, und weil das aufgefallen ist, haben wir ihn nochmal befragt und da hat er gestanden. Das hat mir Megory gerade alles am Telefon erzählt. Und damit ist der Fall abgeschlossen. Das heißt, gut die Hälfte des Mysteriums, was aufgebaut wurde, wurde einfach offscreen aufgeklärt. Komplett einfach, ja, das hat mir Megory gesagt, ja, das ist hier die Lösung. Wo ich so da sage, das kann doch nicht euer Ernst sein jetzt. Also, diese simple Auflösung hier auf dem Wassertaxi, ewig Zeit verschwenden mit dem Verhör und dann wischiwaschi hier sagen, ja, so war das. Und dann sagen, ja, auch übrigens, die Hälfte ist offscreen passiert und aufgelöst. Ich fand das unfassbar. Und dementsprechend kann man sich vermutlich auch vielleicht schon überlegen, dass ich diese Folgen dann insgesamt doch nicht so gut fand. Denn einerseits ist das ziemlich schlecht. Andererseits verschwendet es aber auch massiv Potenzial, weil dieses ganze Szenario mit, der will eigentlich seine alte Lehrerin beschützen und tötet deswegen den Sohn, der sie immer körperlich misshandelt. Aber oh, es war, die Gerüchte haben nicht gestimmt, es war tatsächlich der ältere Sohn, der die Mutter immer misshandelt hat. Und da steckt eine Tragik dahinter, das finde ich als Setup cool. Das finde ich erstmal als Idee gut. Nur was sie dann daraus gemacht haben, ist absolut scheiße. Und deswegen, ja, gebe ich hier eins von fünf offscreen aufgelösten Wassertaxis. Ich bin mal wahnsinnig enttäuscht. Ja, also würde ich mich anschließen. Ich finde es gut, dass du es gesagt hast, dass dir das Setting so gefallen hat, weil mir geht's ähnlich. Ich fand diesen Aufbau eigentlich ziemlich cool und diese Tragik, die dahinter steckt, wie du sagtest, dass dann der ehemalige Schüler im Endeffekt den Falschen tötet. Das fand ich eigentlich auch ziemlich cool von der Idee her, aber halt das Drumherum, das war halt, ja, gewöhnungsbedürftig. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn Kogoro noch irgendwie deinen älteren Bruder dann gesagt hätte, ja, aber sie sind der Täter, und dann hätte das vielleicht doch gestanden, so in typischer Kogoro-Manier, einfach irgendwen verdächtigt und ja, keine Beweise, aber mit er gibt's dann zu. Naja, hat er den Falschen erwischt, was aber auch irgendwie keinen Sinn macht, weil es war doch schon klar, als sie den damals auf der Baustelle im ersten Teil besucht haben, dass er schon gefasst war auf die Polizei und dass er da relativ locker wirkte. Von daher konnte man doch davon ausgehen, dass er ohne Beweise nicht einfach irgendwie reden würde. Ja, macht insgesamt wenig, ja, Sinn und sicherlich eine der schlechteren Episoden, und mit der Bewertung, da kann ich mich getrost dir anschließen mit einem, ja, Offscreen-Wassertaxi. Ja, meine Bewertung geht auch so in eure Richtung. Nach der ersten Episode, ja, war ich wirklich überrascht, muss ich sagen. Also ich fand, wie schon gesagt, diese ganze Fallkonstellation mit den Gerüchten und die Personen, die da irgendwelche Befragungen anstellt und so, das war ja sehr interessant zu verfolgen und ja, dann allerdings auch alles irgendwie so ein bisschen vorhersehbar, was eben den Herrn auf der Baustelle betrifft, weil er eben ganz klar so gewirkt hat und man irgendwie sofort wusste, ja, hier kommt der Muster irgendwie mit drin hängen, wenn das nicht sogar war und so, weil er sich ja absolut selbstsicher gegeben hat und auch überhaupt nicht überrascht war und als dann irgendwie, ja, plötzlich die Lehrerin von ihm dann so gestorben ist, ja, das hat er dann auch irgendwie so aufgenommen, aber war jetzt auch irgendwie nicht so bestürzt, also war alles ein bisschen merkwürdig, dass irgendwie dann der Bruder mit dem Feuer da mit drin hängt, das hatte ich mir teilweise so zwischendurch mal überlegt, so, hey, er könnte ja vielleicht auch, naja, aber dann, was dann letztendlich in der zweiten Episode ablief, so auch mit dem Wassertaxi und so. Ja, das war, es ist irgendwie so, ja, bisschen vertane Zeit und so. Es gab zwar nur ein paar nette Momente da, wo dann Kokoro einfach eben, was Lasse vorhin auch so schön beschrieben hat, so, ja, komm, wir konfrontieren den jetzt mit unserem Wissen und dann klappt das schon alles. Und dann Conan nur so, oh nee, das kann ja nicht gut gehen. Und du denkst dir als Zuschauer auch, hä, niemand konfrontiert einen Verbrecher ohne Beweis. Der sagt doch jedes Mal, ja, können Sie das auch beweisen? Und er einfach so, nee, wird schon klappen, kriegen wir schon hin. Und dann steht er da, haben Sie Beweise? Nein, ich dachte, die brauchen wir nicht. So, das war ja einer der guten Momente, sag ich mal, auf dem Wassertaxi. Aber ansonsten, ja, ist nicht wirklich, was dabei passiert und so. Und ja, dass dann am Ende die Tragik noch da war mit der Verwechslung, das war wiederum gut. Aber ja, dass der Rest dann so alles irgendwie passiert ist, ohne dass man es gesehen hat, das ist ja auch sonst immer irgendwie schon etwas schwierig, wenn es um einzelne Beweise geht. Und jetzt wird mal eben der halbe Fall weggelassen. Ja, fand ich dann auch nicht so gut. Ich saß dann da teilweise und dachte, hä, habe ich irgendwas verpasst? Wo ist denn das und so? Konnte mir das Ganze dann eben nicht so erklären und dadurch wirkte es dann auch nicht wirklich schlüssig und nachvollziehbar. Ja, nichtsdestotrotz fand ich, wie gesagt, die erste Folge noch gut und auch das Thema an sich, diese Tragik. Und ja, ich gehe eine Stufe höher in eurer Bewertung und steige auf 2 von 5 Baustellen, weil Wassertaxi fand ich auch eher merkwürdig. Das hat mich so gedacht, hä, warum wird das Wassertaxi in der Episode so angepriesen und dann hat das nicht mal irgendwas mit dem Fall groß zu tun. Also deswegen die Baustelle. Für neue Episoden, die sie basteln können. Ja, vielleicht noch als kleiner Funfact, weil Lasse das auch nochmal gut erwähnt hatte mit dem Verdächtigen, der dann im Polizeiverhör sitzt und dann, keine Ahnung, wie apathisch gewirkt hat, also sagte, ich war es nicht, ich bin es nicht gewesen, ich bin es nicht gewesen, ich bin es nicht gewesen, ich bin es nicht. Das war eine sehr kuriose Szene, denke ich. Aber das einzig Richtige, was man machen sollte, wenn man in Japan vor Gericht oder vor einem Verhör sitzt, bei Polizei und Staatsanwaltschaft einfach sagen, ich war es nicht, ich war es nicht, ich war es nicht. Und wenn man das 20 Tage durchhält, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man freigelassen wird, weil in Japan wird man nur verurteilt, wenn es auch wirklich ein Geständnis gibt. Ja, oder man wird eingeliefert, weil man ständig immer nur das Gleiche sagt. Ja, das. Da muss irgendwas im Gehirn kaputt sein, wenn er immer. Ich dachte auch so, als ich das gehört habe, ja, ist jetzt hier Platte hängen geblieben oder was? Wir haben es jetzt kapiert. Ja, man dachte echt, da ist jetzt irgendwas im Gehirn ausgegangen und er ist jetzt völlig verrückt geworden. Aber tatsächlich ist es das Beste, was man machen kann. Apropos noch kuriose Dinge, die man sagen kann. Ich musste sehr, sehr lachen, beziehungsweise ja, nicht unbedingt amüsiert lachen. In der ersten Folge am Ende, Conan hat in der ersten Folge fast gar nichts zu tun, aber eine Sache, die er sagen darf, ist, als Megure sagt, der Sohn wurde ermordet, am selben Tag ist ein Feuer, wo die Mutter stirbt, das kann kein Zufall sein, und Conan sagt, da hat er nicht Unrecht. Wo ich mir so dachte, oh, wer hat das schon wieder geschrieben, was ist das denn? Das kann kein Zufall sein, da hat Megure recht. Ja Mensch, wow. Folge 956, Dankeschön für diesen Satz. Ja, Mann. Wusste ich auch, also den Satz hätte es nicht gebraucht. Nee, oh. Naja, Kogoro hat es für Zufall gehalten, also ja. Ja, ja gut. Komm. Irgendwas muss Minami Takayama sagen in der Folge, außer das Intro und so. Also hier aus. Und also sie hat aber wirklich wenig zu tun gehabt in der ersten Folge, außer dieses typische, wenn auf Conan gezoomt wird, dann macht er so. So durfte sie aber immerhin das noch sagen. Hilfreich? Fragezeichen? Dankeschön. Auch ganz hilfreich ist vermutlich zu wissen, welche Folgen im November 2019 in Japan im Kino laufen werden. Ja, fast. Im Kino, geil! Sind die so gut, dass sie im Kino laufen können? Boah. Ja, mal schauen. Die heute. Im Fernsehen. Solange es keine Fehler sind, ja. Ah, doch. Oh. Ja, am vergangenen Samstag, den 2. November, war keine Detektiv-Con-Folge, denn da lief das Finale des Rugby World Cups, der in Japan ausgetragen wird und der findet so um diese Zeit statt und der Sender, wo Con läuft, überträgt das eben als Sportgroßereignis und deswegen My Hero Academia und Conan, die da im Anime-Programm laufen, müssen weichen. Stattdessen geht es am 9. und 16. November weiter mit dem Zweiteiler Pudel und Schrotflinte, Teil 1 und 2. Klingt vielversprechend. Hoffentlich kriegt der Pudel die Schrotflinte nicht ab, aber mal schauen. Dann geht es am 23. November weiter mit Folge 960, Die Witwe und die Detective Boys. Yay, Detective Boys, juhu. Und dann am Hey, 30. bitte. November die Folge 961, der rätselhafte Glamping-Fall. Was für ein Ding? Glampingu. Also wer es nicht weiß, Glamping ist etwas, was es im Englischen kommt, das heißt im vollständigen Glamorous Camping, wo man eben campt, aber nicht mit so einem billigen Zelt oder so, sondern mit richtig viel Luxus. Also Was das mit zum heißt, Schluss? wahrscheinlich gehen die Detective Boys auch wieder mit Agatha campen und da sind da irgendwelche reichen Prolls, die da irgendwie ihr Glamping machen und da wird jemand ermordet. Sonoko. Reichenpol, Sonoko, ja, genau. Hä? Wo liegt denn da der Sinn? Sie gehen, das sind reiche Leute, die in einer Villa wohnen und die gehen auf einen Campingplatz? Ja, vielleicht ist das auch mit so Camping-Wohnmobilen. Da hatten wir ja schon mal in den deutschen Folgen das mit diesem glamourösen Wohnmobil, wo eine Leiche oben auf dem Dach platziert wurde. Zählt das noch zu Glamorous Camping? Naja, ich glaube, wir werden es erfahren. Wir werden das vermutlich erfahren. Ja, da sind wir auch am Ende des heutigen News-Podcasts angekommen. Ist ja tatsächlich etwas kürzer geworden. Olli hatte es ja schon prophezeit. Ja, da verweise ich noch auf unsere Kontaktmöglichkeiten. ConanWiki.org, ConanForum.org, ConanNews.org, Twitter.com/ConanNews, Facebook.com/ConanNews, Instagram.com/ConanNews, YouTube.com/ConanNews. Was haben wir noch? Spotify, iTunes, Patreon, Discord. Überall sind wir zu finden. Ich bedanke mich fürs Zuhören heute. Sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö mit Ö. Macht's gut und ich prophezeie, dass der nächste News-Podcast wieder länger wird.